Und willkommen bei der Tagesbude, Chaosbude. So, und zwar, es geht um folgendermaßen, ich bin hier in einer übelsten Diskussion auch gerade. Danach. Die ist nicht danach? Nein. Wir haben die Diskussion gehabt, sind Tiere genauso gierig wie Menschen? Und ich bin der Meinung, der Mensch ist gieriger. Und das Tier ist nicht gierig. Doch. Nein. Es hat nichts mit Gier zu tun. Es hat damit zu tun, dass man biologisch immer danach strebt, mehr zu haben. Sei es jetzt Nahrung oder Macht oder Geld. Ja, da beschreibst du den Menschen, nein, aber nicht das Tier. Doch. Das Tier nimmt immer nur so viel, wie es haben will. Nein. Begründe. Es ist einfach so, das braucht man nicht zu begründen. Nee, wieso? Ein Tier würde nur immer so viel nehmen, wie es braucht. Nein, wenn du einem Hund eine ganze Tüte voll Hundefutter vorsetzt, obwohl es aber nur keine Ahnung, ein Zehntel davon normalerweise fressen sollte, es würde die ganze Tüte auffressen. Ja, und deshalb ist das Tier gierig? Ja. Nein, das es geht nur seinen Fresstrieb nach. Es ist doch nichts. Ja, eben. Es ist ein Trieb, etwas mehr haben zu wollen. Genauso ist es beim Menschen, bloß dass es sich nicht auf Essen beschränkt, sondern auf Geld und Macht. Ja, aber dann, wenn es so wäre, hätten doch die Tiere schon längst die Erde kaputt gemacht. Nein, guck mal, das, nicht. Pass auf, das Ding ist, wenn der Mensch nicht mehr da ist, dann sagt man ja, die Welt oder die Erde generiert sich wieder. Ja. Aber das könnte ja dann gar nicht der Fall sein, weil wenn der Mensch nicht mehr da ist, würden ja die Tiere die Erde kaputt machen. Warum machen die Tiere nicht die Erde kaputt? Weil die Tiere nicht klug genug sind, um Atomkraftwerke zu bauen. Entschuldige bitte, diese Antwort. Nein, es geht darum, dass die Tiere mit der Natur leben, mit der Welt. Ja, aber das heißt doch auch nicht, das hat doch damit nichts zu tun, ob sie mehr wollen oder nicht. Ja doch, warum halten sich nicht Wölfe, Schafe in einem Käfig und dann weil sie das nicht können. Warum nicht? Weil sie nicht klug genug dafür sind. Nee, weil sie auch nicht gierig genug sind. Nein, weil sie nicht klug genug dafür sind. Denkst du, wenn die satt sind und scharf an ihnen vorbeilaufen, dass sie sich nicht drauf stürzen? Die würden sich drauf stürzen. Das glaube ich nicht. Doch. Ja, und so geht unsere Diskussion schon die ganze Zeit immer. Nein, doch. Du begründest überhaupt nicht. Natürlich. Mann, das ist Biologie, das muss man nicht begründen. Doch. Das ist schon begründet. Der Mensch ist gierig und unersättlich. Genauso wie die Tiere, das ist biologisch verankert. Das glaube ich eben nicht. Doch, das glaube ich schon. Diese Frage definitiv nochmal anderen Leuten in der Chaosbude stellen, weil das kann nicht sein. Das ist... Nein. Oh. Ja, liebe Hörer, uns ging es in erster Linie auch darum, wir haben darüber gesprochen, warum gibt es Menschen, die weniger haben, warum gibt es Menschen, die mehr haben und warum haben nicht alle Menschen gleich viel. Jetzt, wir sind zum Beispiel mal da vom Wohnraum ausgegangen. Ne? Warum gibt es Menschen, die wohnen in Wellblechhütten und es gibt Menschen, die wohnen in Villen? Und dann gibt es meinetwegen noch Menschen, die wohnen halt in Wohnungen, aber es gibt doch Menschen, die verdienen mehr Geld, weniger Geld. Und wir sind eben zu dem Thema gekommen, übereingekommen, dass wir festgestellt haben, dass eben die Gier des Menschen unersättlich ist und jeder Mensch, egal wer es ist, ist irgendwo käuflich. Gehe ich davon richtig, der Annahme? Ja. Und nein. Warum nicht? Weil nicht jeder Mensch käuflich ist. Ja, aber ich dachte, jeder Mensch ist gierig. Hm. Ja, aber gierig und käuflich ist was anderes. Doch. Nein. Hey, hallo? Wenn der Mensch käuflich ist, dann geht er seiner Gier nach. Nein. Wenn ich dir sage, ich gebe dir 1 Million Euro... Ja, aber wenn ich weiß, dass das nicht stimmt, wenn ich klug genug bin, das zu hinterfragen und ich weiß, dass du mir diese 1 Million Euro nicht gibst... Darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, wenn ich sie dir gebe, nicht, dass ich sie dir nicht gebe. Es geht wirklich, du siehst sie auf dem Tisch und darfst sie mitnehmen. Ja. Dann? Ja, aber bestechlich würde ja heißen, dass ich dann etwas für dich tun muss. Mann, dann, es geht darum, du bist gierig. Du würdest die 1 Million Euro nehmen, du würdest mich ausschlagen. Ja, aber das hat doch nichts mit käuflich oder nicht zu tun. Ich würde die 1 Million Euro nehmen, ich würde sagen, okay, ich bin dann mal weg, auf Wiedersehen. Ja, siehst du, warum tust du das? Weil ich gierig bin. Ja. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ich käuflich bin oder nicht. Es heißt ja nicht sofort, dass ich dich mag und alles machen werde, was du mir sagst. Ich würde das Geld nehmen und ich würde gehen. Ich würde sagen, danke, okay, ich bin dann mal weg. Ich überlege gerade. Ich weiß auch nicht. Es gibt Menschen, die sind... Alle Menschen sind käuflich, gierig, wollen mehr und streben nach mehr. Alle Menschen sind gierig, aber nicht alle Menschen sind käuflich. Ja, aber alle Menschen streben nach mehr. Ja. Aber wenn alle Menschen nicht käuflich sind, dann glaube ich das nicht. Jeder Mensch hat seinen Preis. Dann sagen wir es mal so. Nein. Jeder Mensch hat seinen Preis. Jeder Mensch hat seinen Preis. Wenn jemand dir 10 Millionen Euro hinlegt und sagt, bring Philipp um. Würde ich nicht machen. 20 Millionen. Nein. du musst ihn ja noch nicht mal erschießen oder so, du musst ihm einfach nur Schlaftabletten geben. Nein. Das merkt ja gar nicht der Trottel. Nein. Das war die richtige Antwort. Ja, aber wenn dir jemand jetzt 1 Million Euro hinlegen würde und sagt, ja, ich will jetzt hier keine Namen nennen, du weißt aber schon. Ja. Dann würdest du es tun? Nein. Auch nicht? Nein. 2 Millionen? Nein. 10 Millionen? Nein. Das sagst du jetzt einfach so, wenn du das Geld sehen würdest? Nein, ich würde keinen Mord. Das wäre nicht mal nachweisbar. Du könntest Tabletten in rein und dann... Nein. Ich kann keinen Menschen umbringen, nein. Mann, dann anders. Würdest du den kleinen Zeh dafür geben, wenn man dir 1 Million Euro dafür gibt? Nein. Und das ist eben die Sache, du würdest darüber nachdenken. Du würdest darüber nachdenken. Ich würde darüber nachdenken, aber ich würde es nicht machen. Es geht ja darum, ob man es letztendlich macht oder nicht. Ja, aber du hast jetzt nicht lang genug darüber nachgedacht. Du hast nicht die 1 Million Euro gefühlt. Ja, aber was bringt es dir denn, wenn ich meinen kleinen Zeh abschneide? Aber gerade, nee, du widerlegst aber gerade deine... Aber das hat doch nichts mit Bestechlichkeit zu tun. Bestechlich ist, wenn du jemandem etwas gibst und er für dir einen Gefallen tut. Es geht doch nicht um Bestechlichkeit, es geht darum, wir waren bei der Frage, ist der Mensch gierig oder ist der Mensch nicht gierig? Ja, das habe ich mit Ja beantwortet, aber es hat nichts mit Bestechlichkeit zu tun. Ja, aber es geht doch da um Gier, nicht um Bestechlichkeit. Das Wort bestechlich nicht. Der Mensch will immer mehr. Ja. Und angenommen, du lebst eigentlich recht gut, könntest aber besser leben, wenn du eben mehr Geld bekommen würdest. Ja, und dir bietet jemand für eine Sache jetzt Geld an und nicht, weil du irgendwas für ihn tun musst, sondern weil du vielleicht dich überwinden musst. Es gibt doch manche so, würdest du für, keine Ahnung, was Ekliges machen, wenn ich dir dafür so und so viel Geld gebe. Weißt du, diese Fragen gibt es auch. Ja. Dann überleben Menschen. Es gab doch auch mal diese Serien hier, I Bet You Will und so, weißt du? Ja, ja. Wo die eben auf der Straße Menschen komische Sachen machen lassen haben und dafür haben die Geld bekommen. Ja. Weißt du? Ja. Und die Menschen haben es auch getan. Ja. Warum haben sie es getan? Weil sie gierig sind. Und warum bist du nicht gierig? Bin ich auch. Aber du widersprichst dich und sagst, du würdest nicht, wenn dir jemand 10 Millionen Euro geben würde, den kleinen Zeh einbüßen. Naja, es gibt ja verschiedene Grade von gierig sein. Nee, doch, gar nicht. Doch. Nee, doch. Die Gier ist die Gier. Nein. Natürlich. Nein. Manche Menschen würden mit dir macht diskutieren keinen Spaß. Wirklich, du sagst nur nein, du begründest überhaupt nicht. Du das widersprichst wollte ich doch gerade eben machen. Ein Mensch würde für unglaublich viel Geld über Leichen gehen. Ein anderer würde das nicht tun, aber das heißt nicht, dass der Mensch, der das nicht tut, nicht gierig ist. Das machen etliche Leute, die gehen über Leichen. Ja, aber manche Leute machen das auch nicht, obwohl sie gierig sind. Viele Leute haben andere Menschen auf dem Gewissen und noch nicht mal Selbsthand angelegt. Sie haben sie einfach nur ausgebeutet. Sie haben wenig Geld hinzukommen lassen. Sie haben nicht die Krankenkasse für sie bezahlt. Richtig. Und deswegen, ich sag mal, es gibt genug Großindustrielle oder Chefs oder so, die eben, die auch gierig sind und die beuten ihre Mitarbeiter aus. Dann ist doch auch eine Art von natürlich, aber es gibt doch Menschen, Verletzung auf eine gewisse Art und Weise. Die sind gierig, auch ohne über Leichen gehen zu müssen. Wollen. Naja. Nee, das glaube ich nicht. So. Nicht über Leichen, aber du würdest, angenommen, ist eine Stelle ausgeschrieben. Und du hast die Chance, erfolgreich zu sein und dementsprechend dich zu verwirklichen und natürlich auch ein bisschen Geld zu verdienen dabei. Und ein zweiter würde auch die Stelle bekommen. Würdest du sie ihr oder ihm die Stelle eher gönnen als dir? Nein. Das heißt, du würdest die Stelle haben wollen? Ja. Ich würde ihn jetzt aber nicht umlegen. Nein, nicht umlegen, aber du würdest es ihm nicht gönnen, wenn er die Stelle bekommt. Nein, würde ich nicht, aber ich würde trotzdem, ich bin nicht gierig genug, um diesen Menschen trotzdem zu schaden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir diskutieren hier oder reden über irgendetwas und du drehst immer was anderes dazwischen. Es war doch nicht vom Schaden. Komm doch mal von diesem Schaden und vom Morden weg. Das war vorhin nur ein krasses Beispiel, um zu testen, ob du alles für Geld machen würdest. Ja. Wobei es auch nur rein hypothetisch ist. Bloß ich will dir anhand dieses Beispiels zeigen, dass auch du gierig bist. Das habe ich doch nie bestritten. Ja, aber du hast vorhin gesagt, du würdest für einen gewissen Betrag von Geld nicht jemanden verraten oder weil ich verkaufen. Der Meinung bin, dass der Grad von Gier unterschiedlich sein kann. Was ist denn, wenn jemand deiner Karriere im Weg steht? Und jetzt nicht Mord. Aber was ist denn, wenn du dafür sorgen könntest, dass er erstmal irgendwie vielleicht für ein Jahr ins Gefängnis kommt und du dafür die Chance hast, dich zu verwirklichen? Nein. Das hat mit wie soll ich sagen, das hat mit Ethik. Ja, mit ethischen Gründen zu tun. Das mache ich einfach nicht. Das widerspricht meinem Glauben an das Gute. Ich würde keine Menschen. Doch, ich würde den Menschen dadurch schaden. Ja, sicher. Ja. Würdest du einem Menschen schaden, nicht körperlich, nicht töten, würdest du einem Menschen wissentlich Schaden zufügen können, nur um deine Position zu verbessern? Und Schaden kann ja auch nur sein, ihr seid beide Architekten und ihr habt einen Entwurf angefertigt und du würdest dafür sorgen, dass seine Aufzeichnungen wegkommen. Nein. Ich könnte das nicht. Ich war oft in solchen Situationen, in denen ich was hätte machen können, was meine Position verbessert und die einem anderen schadet, aber ich konnte das nicht. Was zum Beispiel? Muss ja keinen Namen nennen. Das fällt mir jetzt nicht spontan ein, aber ich habe einfach ein mordsmäßig großes, schlechtes Gewissen und das hält mich von vielen Sachen ab, die andere vielleicht gemacht hätten. Das tue ich aber nicht. Also bist du ein Verlierer? Nein, ich bin fair. Ist Fairness heutzutage noch gewünscht? Ja. Im Arsch. Es wäre schön. Ja, es wäre schön. Es ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Aber ich glaube daran, dass das immer noch ein Wert sein sollte, den alle herfinden. Glaube ich auch. Aber, oder ich würde es mir auch wünschen, aber es ist nicht so. Fairness ist heute für den Arsch. Man darf es sich ja trotzdem wünschen. Richtig, aber Fairness wird heute nicht mehr gespielt. Doch. Ist es dann wieder, um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, ist es fair, dass andere weniger haben als du? Nein. Was könnte man dagegen tun, dass die das haben, was du hast? Man könnte... Gut, Spenden ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Man könnte aber beispielsweise an sozialen Projekten teilnehmen. Das heißt, man fliegt eventuell in die Länder und hilft den Leuten da, wie zum Beispiel das, was Isaac macht. Okay, mal jetzt keine Schleifwerbung. Aber das werden wir irgendwie, ist cool. Das werden wir irgendwie so auspiepen. So. Das war's, piep! ja, aber würde es den Menschen jetzt wirklich was bringen? Ja, natürlich. Inwieweit? Alle Kleinigkeiten bringen den Menschen was. Wenn wir denen beibringen, wie sie fischen, dann haben sie mehr zu essen. Wenn wir denen beibringen, wie sie Maschinen bauen, mit denen sie ein Land beackern können, dann haben sie auch mehr zu essen. Wenn wir ihnen beibringen, wie sie Brunnen bauen, haben sie was zu trinken. Vielleicht wissen sie das alles noch gar nicht. Wir wissen das. Ja, aber es gibt bestimmt eine Menge Leute, die wissen sowas. Du gehst jetzt schon wieder, siehst du weichst leider immer so von den Antworten so ein bisschen, ja, das ist so, ach, mit Essen und Trinken und davon rede ich gar nicht. Die Menschen, denen es schlecht geht, gut, einige davon kennen sowas gar nicht, so wie wir hier leben. Warum geht es ihnen denn schlecht? Na, weil sie krank sind, weil die grundlegendsten Bedürfnisse denen fehlen. Was sind denn die grundlegendsten Bedürfnisse? Na, Essen, Schlafen. Richtig. Essen, Trinken. Naja, aber auch Schlafen, ja. die wollen bekleidet sein. Gut, die wollen zur Schule gehen, ja, die wollen Bildung. Dann fährst du eben hin und baust eine Schule. Und davon hast du dann was? Warum kann es nicht reformiert werden? Warum können nicht alle sowas haben? Warum müssen Leute sich aufopfern? Das finde ich ja nobel. Warum müssen andere Leute sich aufopfern, in Länder fahren, ihren Glauben oder ihre gute Sache vollbringen und denken, damit haben sie die Welt verändert, was auch durchaus in Ordnung ist. Wenn aber ein Politiker oder ein Land mit einem Fingerschnipp eigentlich womöglich oder mit einer Reform diesen Leuten helfen könnte, warum wird den Leuten nicht geholfen? Weil Politiker selbstsüchtig sind. Aha. Wir kommen wieder zurück zum Thema gierig. Genau, weil der Mensch schon mal gierig ist, weil der Mensch nicht teilen will. Weil wir hatten, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, wir hatten darüber gesprochen, warum hat nicht jeder Mensch das Gleiche? Wir sind ja davon ausgegangen, angenommen, ich habe vorhin ein bisschen krass gesagt, aber angenommen, jeder Mensch hätte eben den gleichen Betrag zum Leben an Geld, haben wir gesagt, und hätte auch die gleich große Wohnung und hätte die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen, haben wir festgestellt, es würde Menschen geben, denen das nicht ausreicht. Die würden nach mehr streben. Und da haben wir auch festgestellt, das liegt in der Natur des Menschen. Ursprünglich, zum Anfang, waren wir auch dabei, eben zu klären, dass ich gesagt habe, deshalb waren wir auch bei den Tieren und Menschen, dass ich sage, Tiere sind bessere Menschen. Weil Tiere sind kennen nicht Eifersucht oder, naja, will ich nicht sagen, aber so Gier, so eine menschlichen Gefühle, die den Menschen schlecht machen. Ja, aber die Gier resultiert aus dem Gefühl, immer mehr haben zu wollen. Und das haben auch Tiere. Nicht so ausgeweitet wie wir, auf Macht, auf Geld, auf sonst was. Aber Tiere haben auch dieses Gefühl, man muss, wenn man mehr kriegt, dann nimmt man auch mehr. Darum ging's. Ja. Es ging eigentlich ganz ursprünglich um die Frage, ist Gier biologisch verankert? Ich war der Meinung ja, Philipp war der Meinung nein. Und dann war mein Argument, dass Gier in gewisser Form auch in der Tierwelt. Ja, aber wenn ich auch gierig bin, warum tue ich nicht alles dafür, dass ich... Weil dein Grad an Gier nicht so weit ausgeweitet ist. Aber du bist gierig, wenn du zum Beispiel am Valentinstag meinen Sushi nicht bezahlst. Ja, das ist natürlich ein gutes Beispiel, aber zum Glück passiert sowas nicht. Natürlich nicht. Da war ich nicht gierig. Ach was, was warst du dann? Knauserig? Ja, liebe Freunde, wie gesagt, das Thema ist hiermit erstmal beendet. Es war schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir fanden es einfach nur furchtbar wichtig, diese spontane Diskussion wieder aufzunehmen. Und das klären wir jetzt gleich noch. Mach's gut und salut!